das große Spiel. Wir sind da bis zum letzten Mann, denn es geht wieder mal um sehr viel. Unsere Mannschaft braucht das entscheidende Tor und das Gewöhn an den Tribünen Chor. Seit heute früh haben wir schon probiert. Wir sind gut trainiert. Das klingelte Tor, da spielt der liebe Froh sich endlich vor.